the oaths you have made to the Lord. But I tell you, do not swear at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of God's, city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. Simply let your yes be yes, and your no, no. Anything beyond this comes from the evil one. Wiederum habt ihr gehört, dass du den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Okay, Father in heaven, bless these words, we pray. In Jesus' name. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du diese Worte segnest in Jesu. To our lives. Segne es für unser Leben. Amen. Amen. I have a commentary here, William Barclay. He's very good with historical background. Ich habe hier einen Bibelkommentar, William Barclay. Er ist sehr gut, was historischen Hintergrund angeht. He says that there's two ways that you can swear or take an oath falsely. Er sagt, es gibt zwei Art und Weisen, wie man falsch schwören kann. There are frivolous swearing. Es gibt das frivole Schwören. That means you take an oath when it's not really necessary to take an oath. Das heißt, du leistest einen Eid, wenn es eigentlich gar nicht notwendig ist, einen Eid zu leisten. Your wife calls you and she says, "Can you pick up some bread on the way home?" Deine Frau ruft dich an und sagt, könntest du auf dem Weg nach Hause ein Brot kaufen? And you say, "Sure, I swear by the living God, I'll do it." Und sagst, ja, ich schwöre beim lebendigen Gott, ich mache das. It's like frivolous. It's unnecessary. Das ist frivol. Das ist unnötig. Let your yes be no, and your no, and yes be yes, and your no be no. Also lass dein Ja ein Ja sein und dein Nein ein Nein. Okay, number two is evasive swearing. Zweitens, das evasive. To evade something is to get around it. Aha, um etwas zu umgehen, also ein Schwur, um etwas zu umgehen. Yeah. And they said the Jews would divide these oaths into two classes. Und die Juden haben diese Eide in zwei verschiedene Kategorien eingeteilt. Oaths that were absolutely binding and oaths that were not absolutely binding. Schwüre, die absolut bindend waren und welche, die nicht absolut bindend waren. And this is what the Lord is addressing here. He's addressing both actually. Und der Herr spricht in diesem Abschnitt beides an. And we'll get into that in a second. Und da kommen wir gleich dazu. He says, it's interesting here. No man can keep God out of any transaction. Barclay schreibt da, kein Mensch kann Gott aus irgendeinem Umstand, aus einer Sache heraushalten. He hears not only the words which are spoken in his name. Er hört nicht nur die Worte, die in seinem Namen gesprochen werden. He hears all words. Er hört alle Worte. We will regard all promises as sacred. Wir werden alle Versprechen als heilig ansehen. If we remember that all promises are made in the presence of God. Wenn wir daran denken, dass alle Schwüre in der Anwesenheit Gottes gemacht werden. So let's look at this again. Verse 33. Again you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath. Also Vers 33. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. But keep the oaths you have made to the Lord. Du sollst dem Herrn aber deine Eide erfüllen. And that's your third commandment. Und das ist auch das dritte Gebot. In Exodus chapter 20, verse 5. Aus 2. Mose 20, Vers 5. Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missachten. If you say, God is my witness, wenn du sagst, Gott ist mein Zeuge, and you are deceitful, und du bist verführerisch, To call God as your witness. Also verführerisch in dem Sinne, dass du Gott als Zeugen anrufst. First of all, even if you don't call God as your witness, God is your witness. Zunächst einmal, auch wenn du Gott nicht als Zeugen anrufst, ist Gott Zeuge. So you don't need an oath for God to be your witness. Also du brauchst keinen Eid zu leisten, wo Gott dein Zeuge ist. This is principle number one. Das ist das erste Prinzip. Just because you didn't say God is my witness. Nur weil du nicht gesagt hast, Gott ist mein Zeuge. Doesn't mean that God's not going to hold me accountable for what I said. Bedeutet das noch nicht, dass Gott mich zur Rechenschaft ziehen wird für das, was ich gesagt habe? In Matthew chapter 12, we will be held for every Kapitel 12, idle word that we've ever spoken. Wir werden für jedes unnütze Wort, das wir je gesprochen haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Yeah, here it is in Matthew 12:36. Vers 36, Matthäus 12. But I tell you that men will have to give an account on the day of judgment for every careless word they have spoken. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen. If we think of this in terms of fulfilling God's purpose for our life, wenn wir das im Lichte dessen sehen, dass wir den Zweck Gottes in unserem Leben erfüllen wanting sollen, to live life passionately, dass wir das Leben mit Leidenschaft leben möchten, I can't live life passionately if my cup is not clean. Dann bedeutet das, dass ich nicht leidenschaftlich leben kann, wenn mein Becher nicht rein ist. I'm not going to live my life passionately for God, at least. Und ich werde, zumindest werde ich mein Leben nicht leidenschaftlich vor oder für Gott leben. I really have to be filled with the Holy Spirit. Ich muss dazu wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. I want to be passionately filled with Him. Ich möchte leidenschaftlich mit ihm erfüllt sein. And I want to know God's purpose in a progressive way. Und möchte auch den Sinn Gottes in einem fortschreitenden Art und Weise kennen. So Revelation chapter 3 verse 8 says that God closes doors and he opens doors. Also Offenbarung 3 Vers 8 sagt, dass Gott Türen öffnet und Türen wieder schließt. If God decides not to open the next door for us, wenn Gott entscheidet, dass er die nächste Tür, die vor uns ist, nicht öffnet, I can have all the passion I want, but I'm just going into a closed door. Kann ich all die Leidenschaft entwickeln, wie ich will? Ich renne immer gegen eine geschlossene Tür an. So this is why Paul said in 1 Corinthians 9:27. Deswegen sagt auch in 1. Korinther 9:27. He said, I keep my body in subjection. Ich züchtige meinen Leib. Lest after I preach to others, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, I myself am disqualified. Selbstverwerflich werde. And that happens often. Und das passiert oft. Where someone has a ministry of preaching or teaching or anything, wo jemand den Dienst einer Lehre oder des Predigens hat, missionary, a Christian businessman, Missionar oder vielleicht ist ein christlicher Geschäftsmann, and suddenly after they've ministered to others, und plötzlich, nachdem sie anderen gedient haben, and they did minister, und das haben sie auch wirklich so getan, and God did use them, Gott hat sie so verwendet, now God has disqualified them. Jetzt verwirft sie Gott. And those things that God did were God. Und die Dinge, die Gott getan hat, waren auch wirklich durch Gott getan. But now God is not using them. Aber jetzt verwendet Gott sie nicht mehr. He has disqualified them. Er hat sie disqualifiziert. And the sins of the tongue can disqualify us so quickly. Und die Sünden der Zunge können uns sehr schnell disqualifizieren. We want to be so careful when we use the Lord's name. Wir sollten so vorsichtig sein, wenn wir den Namen des Herrn verwenden. Now let's look at a couple examples where the Apostle Paul does this. Sehen wir uns mal ein paar Beispiele an, wo der Apostel Paulus das praktiziert. Turn to Romans chapter 1 with me. Blättert einmal in den Römerbrief, Kapitel 1. And you see how he calls God to be his witness. Und ihr seht hier, wie er Gott zum Zeugen anruft. Romans chapter 1 verse 9. 1 Vers 9. God, whom I serve with my whole heart, Gott, dem ich mit meinem ganzen Geist diene, in preaching the gospel of his son, is my witness. Indem ich das Evangelium seines Sohnes predige, der ist mein Zeuge. How constantly I remember you in my prayers at all times. Wie unablässig ich euch erwähne in meinen Gebeten allezeit. Why does he say this? Warum sagt er das? Because he doesn't want anyone to think that he's exaggerating. Weil er nicht will, dass irgendjemand denkt, er übertreibt or hier. Or he's just saying this. Oder er sagt das nur so. He's very serious about this. Er ist sehr ernst in dem, was er spricht. He wants them to know I am praying for you all the time. Er will sie wirklich wissen lassen, dass er die ganze Zeit für sie betet. Let your yes be yes and your no be no, of course. Das Ja soll Ja und das Nein Nein sein, natürlich. But in certain instances, aber in bestimmten Umständen, where the devil can get in, wo der Teufel sich vielleicht reindrängen mag, Paul calls God to be his witness. Ruft der Paulus Gott zum Zeugen an. God is my witness. Gott ist mein Zeuge. Now he could have just said this. Er hätte das auch so sagen Look, können. I've been praying for you all the time. Schaut mal, ich bete die ganze Zeit für all euch. All the time. Die ganze Zeit. Really, please believe me. I pray for you all the time. Bitte glaubt mir das. Ich bete immer für euch. Yeah, Paul. Yeah, that's great. Thank you, Paul. Und sage, ja, das ist großartig. Danke, Paulus. Wait a minute. God is my witness. Moment mal. Gott ist mein Zeuge. God sees me pray. God is my witness. Gott ist mein Zeuge in dem. That's very powerful. Dann wird das sehr mächtig, diese Aussage. And the Lord is saying, look, don't swear or call God as your witness in a flippant way. Und der Herr sagt, ruf den Namen des Herrn nicht in einer gering Art und Weise and an. Number two, don't call God as your witness in an evasive way. Und zweitens auch nicht in einer Art und Weise, um etwas zu umgehen. Like businessmen might, for example, someone will say, well, is the scale correct? Also ein Geschäftsmann mag vielleicht gefragt werden, ist diese Waage auch richtig? I want to buy, 20 deca of silver. Is your scale correct? Ich möchte 20 Decker Silber kaufen. Stimmt diese Waage? Ist sie geeicht? Of course it is. Natürlich ist sie geeicht. Will you swear by that? Naja, schwören Sie mir das? Sure I will. Na klar. I swear by Jerusalem. Ich schwöre bei Jerusalem. I swear by Jerusalem. Ich schwöre bei Jerusalem. The scale is incorrect. Die Waage stimmt aber nicht. But they think because they swear by Jerusalem and not by the Lord's name that it makes a difference. Aber sie denken sich, naja, da ich ja bei Jerusalem geschworen habe und nicht beim Namen des Herrn, macht das ja einen Unterschied. And the Lord said it makes no difference. Und der Herr hat aber gesagt, es macht keinen Unterschied. When you swear by anything, wenn du schwörst bei irgendetwas, you are swearing in God's presence. Dann schwörst du in der Gegenwart Gottes. Because God is the creator of the heavens and earth. Weil Gott der Schöpfer der Himmel und der Erde ist. And some people would swear by his throne. Und manche mögen vielleicht bei seinem Thron geschworen and they would try to swear by anything except the Lord's name. Oder man versucht zu schwören, auf irgendwas zu schwören, außer halt auf den Namen des Herrn. So that they would not be guilty of transgressing the third commandment. Damit sie nicht schuldig würden des dritten Gebotes. I didn't use the Lord's name in vain. Ich habe zumindest den Namen des Herrn nicht verunehrt. I just used Jerusalem in vain. Ich habe einfach nur Jerusalem verwendet. And the Lord Jesus would say it's just as bad. Und der Herr Jesus hat gesagt, es ist genauso schlimm. Now, Paul calls the Lord to be his witness. Paulus ruft also den Herrn hier als Zeugen an. Let's look at 1 Corinthians chapter 1. 1. Korintherbrief, Kapitel 1. And verse 2 Corinthians chapter 1. Also 2. Korintherbrief. Kapitel 1. Verse 23. He says, I call God as my witness. Ich aber rufe Gott zum Zeugen an. That it was in order to spare you that I did not return to Corinth. Dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Paul didn't come to Corinth because he was afraid of us. Paulus ist nicht nach Korinth gekommen, weil er Angst hatte vor uns. He knew. Er wusste, we are an authority here. Dass wir hier Autorität besitzen. He knew we were right. Und er weiß auch, dass wir recht haben. Paul's nobody. Who's Paul? Also wer ist Paulus schon? Er ist we have our own authority under God. Wir haben unsere eigene Autorität unter Gott. He didn't even show up. Er ist nicht mal hier aufgetaucht. And he could have wrote, well, you know, I didn't come. Und er hätte auch schreiben können, ich bin deswegen nicht gekommen. Because I wanted to spare you. Weil ich euch schonen wollte. And they all would have laughed. Und die hätten alle nur gelacht. That's a joke. Das kann nur ein Witz sein. But he says this. Aber er sagt Folgendes. I call God as my witness. Ich rufe Gott zum Zeugen an. That it was in order to spare you that I did not return. Dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Because if Paul would have returned in the authority of an apostle, denn wenn Paulus in der Autorität eines Apostels gekommen wäre, something similar to Acts chapter 5 may have occurred. Dann wäre vielleicht etwas Ähnliches wie in Apostelgeschichte 5 passiert. Where Ananias and Sapphira died. Wo Ananias und Sapphira starben. Because they were dishonest in the presence of God. Weil sie unehrlich waren in der Gegenwart and Gottes. And they lied to the Holy Spirit. Und den Heiligen Geist belogen haben. What authority it gives when you bring God in as your witness. Was für eine Autorität bringt es, wenn du Gott als Zeugen mit hineinnimmst. But what a judgment falls upon us. Aber was für ein Gericht auch. If we call God as our witness, wenn wir Gott zum Zeugen anrufen and we're lying. Und dabei lügen. Wow. Okay, let's go to another one. 1 Thessalonians chapter 2. Schauen wir uns noch einen Abschnitt an. 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 2. 1 Thessalonians 2, verse 5. 1. Thessalonicher 2, Vers 5. You know, we never used flattery, nor did we put on a mask to cover up greed. God is our witness. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Very powerful, isn't it? Ist doch sehr mächtig. You know, some people think when we talk about church growth, Leute denken vielleicht, wenn wir über Gemeindewachstum reden, that we're talking about, you know, something that we want to do for ourselves. Dass wir über etwas sprechen, das wir vielleicht für uns selbst tun möchten. Let me just use this right here. Aber lasst mich das hier verwenden. Let God be my witness. Lass jetzt Gott meinen Zeugen sein. If the motive is not eternity, wenn das Motiv nicht die Ewigkeit let ist, God be my witness. Dann soll Gott mein Zeuge sein. If there's another motive to winning people to Christ, wenn es ein anderes Motiv geben sollte, als Menschen zu Christus zu bringen, if there's another motive for seeing the church grow, wenn es ein anderes Motiv gibt, um die Gemeinde wachsen sehen zu wollen, other than eternity, einen anderen Grund außer die Ewigkeit, then let God be my judge. Dann soll Gott mein Richter sein. It's interesting how the devil comes in. Es ist interessant, wie der Teufel reinkommt. And he plays on people's minds. Und in den Gedanken der Menschen zum Spielen beginnt. And no matter what you say, und egal was du dann sagst, the devil comes in and says that's not the truth. Ja, der Teufel kommt rein und sagt, das stimmt nicht. And there are times that we really should use these words. Und es gibt Zeiten, wo wir diese Worte wirklich verwenden sollten. And I think this is a perfect situation. Und ich denke, das hier ist eine perfekte Situation. Because there's always these thoughts, well, you know, it's just a bigger church and you know, whatever. Es sind immer diese Gedanken, na ja, die Gemeinde soll einfach größer werden. Let's send them somewhere else. Lasst sie uns woanders hinschicken. Let's put a cap on our church. Lasst uns einen Deckel auf die Gemeinde setzen. Let's say 400 maximum, not one over. Und sagen wir 400 ist das Maximum, keiner mehr. Let's vote on it as a church. Lasst uns darüber abstimmen als Gemeinde. The church votes, that's got to be at least a 90%er right there. Also that's got to be a what do they call that, a majority vote. Sagen wir, es muss ein Mehrheitsbeschluss von mindestens 90% sein. Oder 75% sagen, wir deckeln das bei 400, dann machen wir das. No more. After 400 people on a Sunday night, they turn them away. Nach 400 Menschen an einem Sonntagabend-Gottesdienst, Sunday morning, Sunday schickt man night, die Menschen weg. They calculate. They say, well, there was 210 this morning, there's 180 right now. I'm sorry, here's some addresses for another church down the street. Oder vielleicht morgen und Abend zusammen. Also 180 waren in der Früh da, oder 200 waren in der Früh da, 180 sind jetzt da. Die Nächsten, die kommen, bekommen einen Zettel mit Adressen von Gemeinden in der Nähe. I don't care. Das send könnten them wir auch tun. Else. Wir könnten sie auch woanders if hinschicken. They will take care of them, fine. Wenn sie sich um diese Menschen it's kümmern, just less work for me. Es ist nur weniger Arbeit für mich. Every vision will cost us. Jede Vision wird uns etwas kosten. Mary Sutherland was the woman speaker at our conference in America. Mary Sutherland war die Sprecherin bei unserer Konferenz in den USA. And she was listening to our board meeting. Und sie hat sich unser Leiterschaftstreffen angehört. And it's interesting, you know, not a board meeting, but our general assembly meeting with the board. Also es war eigentlich nicht der Ausschuss, sondern es war die Generalversammlung mit dem Ausschuss zusammen. And I'm on the board. Und ich bin in diesem Ausschuss. One of nine people. Einer von neun. And like I said, I'm responsible for East and Western Europe. Und ich bin jetzt für Ost- und für Westeuropa zuständig. And she listened. Und sie hat zugehört. Just one or two people who were just funny. Also ein oder zwei Menschen, Leute haben sich da ein bisschen komisch verhalten. And she stood up at the end and she closed in a prayer. Und sie ist am Schluss aufgestanden und hat mit Gebet beendet. That put chills down your back. Ein Gebet, das dir einen kalten Schauer über den Rücken lief. Before she prayed, she said, "Let me tell you this, gentlemen." Und sie hat gesagt, bevor ich bete, möchte ich euch noch eines sagen. Every vision will cost you. Jede Vision wird euch mit einem Preis haben. There is no vision without a price. Es gibt keine Vision ohne Preis. And she prayed this prayer. Und sie hat dieses Gebet gebetet. Something that Sabine Wurmbrand would pray. Etwas, was Sabine Wurmbrand vielleicht beten it was würde. So powerful. Es war so mächtig. We were in awe in God's presence. Wir waren wirklich in Erstaunen in der Gegenwart Gottes. Anyway, let's continue. Let's look at one more. Actually, that's it for Paul. Okay, in Hebrews chapter 6, verse 17, God takes an oath. In Hebräer 6, Vers 17, leistet Gott einen Schwur. Oaths are important. Eide, also Schwüre sind wichtig. To call God as your witness. Um Gott als Zeugen anzurufen. When people marry, we call God to be our witness. Wenn Menschen heiraten, ruft man Gott als Zeugen an. Some people don't do that anymore. Manche Menschen tun das nicht mehr. Some people use the word, this is my intention. Manche verwenden die Redewendung, das ist meine Absicht. This is my intention to love you, to cherish you. Es ist meine Absicht, dich zu lieben, mich um dich zu kümmern. I've done weddings where people have told me, I don't want to use the word I vow. Ich habe schon Hochzeiten gehabt, wo die Menschen gesagt haben, sie möchten nicht sagen, ich schwöre oder ich verspreche. I don't want to call God into this picture. Ich möchte auch nicht Gott hier ins Bild bringen. Problem number one is God is already in the picture. Das erste Problem ist, dass Gott schon da ist. And it's okay if it's your intention. Und es ist gut, wenn das deine Absicht ist. God is already in the picture. Aha, also dass Gott schon einmal im Bild ist. God is already judging every single careless word we say anyway. Gott richtet sowieso schon jedes kleine unnütze Wort, das wir sprechen. So just because we don't call God into the picture, God is still in the picture. Also nur weil wir Gott da nicht mit hineinnehmen, ist er ja trotzdem in der Situation gegenwärtig. Number two, calling God into the picture. Und zweitens, Gott hineinzunehmen in die Situation. Really confirms publicly. Bestätigt auf eine öffentliche Art. What my intention is. Was meine Absicht ist. And to call God into the picture with verbally. Und Gott auch, also dadurch, dass ich es ausspreche, mit hineinzunehmen. And to do it in a frivolous way. Und das auf eine frivole Art und Weise, auf eine leichtfertige Art und Weise zu tun. Weil ich es einfach nur als Teil der Zeremonie mache. I mean, it was interesting. Somebody wanted me to do their wedding. Interessanterweise, es war einmal jemand, der wollte, dass ich seine Hochzeit mache. And finally it came out that they wanted me to do the wedding because they thought I might look good in the pictures. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sie wollten, dass ich die Hochzeit mache, weil es vielleicht, weil ich gut auf den Fotos dazu passen würde. They picked me as the preacher because they, you know, I guess I was 78 kilos back then, but they thought sie haben mich als Prediger ausgewählt, wahrscheinlich hatte ich damals noch 78 Kilo. I would look good in their wedding album. Weil sie dachten, ich würde mich gut in ihrem Hochzeitsalbum machen. I guess that's a compliment in one way. Also ich denke, es ist zwar ein Kompliment, but not in another way. Aber nur auf eine Weise und nicht auf eine andere. I mean, it was just a show. Das Ganze war nur ein Schauspiel. And I didn't do that wedding. Und diese Hochzeit habe ich ja nicht gemacht, nicht gehalten. Interesting, right? They would call the preacher into the picture to be the representative of God. Sie rufen den Prediger in die Situation hinein als Repräsentant Gottes. But it was only for the photo album. Es war nur fürs Fotoalbum. As though God would not be there as the witness. So als ob Gott nicht dort gewesen wäre als Zeuge. He is. Und Er ist es. In Hebrews 6:17 God takes an oath. In Hebräer 6:17 leistet Gott einen Eid. And because God could swear by no greater, und weil Gott bei niemandem größeren schwören he kann, swears by himself, schwört er bei sich selbst. Which means this. Und das bedeutet Folgendes. God promises us, Gott verspricht uns, that his promises are good. Dass seine Versprechen gut sind. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? We know all things work together for the good for those who love God. Wir wissen, dass alle Dinge zum Guten dienen, denen die Gott lieben, who are called according to his purpose. Die nach seinem Ratschluss berufen sind. God said it, we believe it. Gott hat's gesagt und wir glauben's. That's a promise. Das ist ein Versprechen. But God does something more. Aber Gott tut noch mehr. To give us an incredible confidence, um uns eine unglaubliche Sicherheit zu geben. God says, I promise that my promise is good. Sagt er, ich verspreche, dass meine Versprechen gut sind. Wow, it's wonderful, huh? Das ist fantastisch. I promise you, ich verspreche that dir, my promise that I will never leave you nor forsake you is good. Versprechen, dich nie zu verlassen, gut ist. I promise you that I am your shepherd and you will never lack anything is good. Das Versprechen, dass ich dein Hirte bin und dass dir niemals an etwas mangeln wird, ist ein gutes Versprechen. It should make us feel good, huh? Und das sollte uns auch ein gutes Gefühl geben. Okay, let's go to James chapter 5. Im Jakobus Kapitel 5. God is my witness. Gott ist mein Zeuge. Did we come to Austria with selfish motives? Sind wir nach Österreich gekommen mit selbstsüchtigen Motiven? Did we come here for greed? Sind wir because of material gain? Aus Geiz hergekommen, aus Neid, aus Geiz, um materiell zu gewinnen? A worldly reputation? Oder um ein Ansehen in der Welt zu erlangen? Control over people in some way? Oder um Kontrolle über Menschen ausüben zu können? God is my witness. Gott ist mein Zeuge. Today on this day. Heute. That our motives were pure before God. Dass unsere Motive vor Gott rein waren. To win souls to Christ. Um Seelen für Christus zu gewinnen. And it has continued to this day. Und bis heute ist das so geblieben. God is my witness. Gott ist mein Zeuge. James chapter 5. Jakobus 5. Verse 7. Vers 7. Be patient then, brothers, until the Lord. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Until the Lord comes. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop and how patient he is for the autumn and the spring rains. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. You too be patient and stand firm. Habt auch ihr Geduld. Because the Lord's coming is near. Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Don't grumble against each other. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Brothers, or you will be judged. Damit ihr nicht gerichtet werdet. The judge is standing at the door. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Again, every careless word we speak, God is going to hold us accountable for. Wieder jedes unnütze Wort, das wir sprechen, dafür wird uns Gott zur Rechenschaft ziehen. Verse 10, brothers, as an example of patience in the face of suffering, Vers 10, nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens, take the prophets who spoke in the name of the Lord, das Vorbild des Leidens und der Geduld, die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. And you know we consider blessed those who have persevered. Siehe, wir preisen sie glückselig, die ausgeharrt haben. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. Von Hiobs Ausharren habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. The Lord is full of compassion and mercy. Dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Now watch, this connects right in, verse 12. Und das passt genau jetzt hier rein, auch mit dem Vers 12. Above all, my brothers, vor allem aber, meine Brüder, do not swear, schwört nicht, not by heaven or by earth or by anything else, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Let your yes be yes and your no, no. Es sei aber euer Ja ein Ja or und you euer will Nein be judged. Ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. He's talking about frivolous swearing über leichtfertiges Schwören and evasive swearing ausweichendes Schwören. Or even sincere swearing that is careless. Oder auch ernsthaftes Schwören, das leichtfertig gemacht wird. Because God will judge. Weil Gott richten wird. Don't call God as your witness. Ruft nicht Gott als Zeugen an. Because God will be your witness. Weil Gott ohnehin dein Zeuge sein I've heard wird. People, I've and the two are connected. Und die zwei Dinge hängen zusammen. Because oftentimes we swear in difficulty. Denn oft schwören wir, wenn es schwierig wird. We swear good things, we swear bad things. Wir schwören gute Dinge und auch schlechte Dinge. I swear if I ever get out of this. Ich schwöre, wenn ich jemals hier rauskomme. I will kill him. Dann werde ich ihn töten. God heard that. Und Gott hört you das. Just called God as your witness. Du hast gerade Gott als deinen Zeugen aufgerufen. I did not. Any swearing is calling God as your witness. Du glaubst vielleicht, dass es nicht so ist, aber jeder Schwur ruft Gott zum Zeugen an. We do it in a bad way. Wir tun es auf eine schlechte Art und Weise. I swear if I find them. Ich schwöre, wenn ich den finde. Wow. How many times have we heard that? Wie oft haben wir das schon gehört? I've heard that in this church enough times. Ich habe das oft auch in dieser Gemeinde gehört. Where someone in anger says, I swear. Wo jemand aus Wut sagt, ich schwöre. Do you know what you're saying? Weißt du, was du da gerade When gesagt we're hast? Angry, our mouth just goes. Wenn wir wütend sind, dann legt unsere Zunge einfach los. Consider Job and the patience of Job. Gedenkt an Hiob und die Geduld Hiobs. And you can swear in a good way. Und man kann auch in einer guten Weise schwören. In a sincere way. In einer aufrichtigen Lord, Weise. I'm sick. Herr, ich bin krank. I have incredible problems with my ribs or my knee. Ich habe unglaubliche Schwierigkeiten mit meinen Rippen oder mit den Knien oder mit dem Rücken. Or my eyes. Oder den Augen. And Lord, I swear. Und Herr, that if you heal me, wenn du mich heilst, I will pray every day dann werde ich jeden for Tag one beten. Hour every morning. Eine Stunde lang, jeden Morgen beten. Don't do that. Tut what are nicht. You doing? Was macht ihr da? Don't swear. Schwört nicht. Don't call God as your witness about these kind of things. Und ruft auch nicht Gott zum Zeugen an über You're diese speaking Dinge. Emotionally. Ihr sprecht aus einem Gefühl don't, heraus. Don't do this. Und tut das nicht. Lord, I swear. Herr, ich schwöre, if you aber, heal my child, wenn du mein Kind heilst, I will go to a tribe in Africa and spend the rest of my life there. Dann gehe ich zu einem Stamm nach Afrika und verbringe den Rest meines Lebens dort. And suddenly the child comes out of it. Und plötzlich wird das Kind dann gesund. What happened to your oath? Was ist jetzt mit deinem Schwur? What oath? Welcher Schwur? You made an oath. Du hast einen Eid But geleistet. I didn't swear to God, I just swore. Ich habe aber nicht zu Gott geschworen, ich habe einfach nur geschworen. Read Matthew 5, verse 33. Lies Matthäus 5, Vers 33. It doesn't matter. Es macht keinen Unterschied. So what do we do if we've made a vow or made an oath? Also was passiert jetzt, wenn wir einen Eid geleistet haben? That was frivolous or evasive. Der frivol war oder ausweichend. Or impulsive. Oder auch impulsiv. Repent. Tut Buße. That's all we can do. Das ist alles, was wir tun God, können. I have sinned Gott, ich habe gesündigt against the third commandment. Gegen das dritte Gebot. I have taken your name in vain. Ich habe deinen Namen unnötig in den Mund And genommen. I repent. Und es tut mir leid, ich tue Cleanse Buße. Me. Reinige mich. It's an amazing principle, huh? Es ist doch ein unglaubliches Prinzip. It's very powerful. Und sehr mächtig. There's a time when we need to call God as our witness publicly. Es gibt Zeiten, wo wir Gott öffentlich als Zeugen anrufen sollen. It's amazing, huh? So with that, let's pray. Ja, wir wollen beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you. Wir danken dir. For your promises. Für die Versprechen, die du That gibst. You have promised us that your promises are good. Dass du uns versprochen hast, dass deine Versprechungen gut sind. And Lord, let our word be good. Und Herr, lass auch unsere Worte gut Let sein. Us live the kind of life that our word means what we say. Lass uns das Leben leben, wo unsere Worte das bedeuten, was wir sagen. That when we say, dass wenn wir sagen, this is the truth, that's the truth. Das ist die Wahrheit. And Lord, let us not be afraid. Dann Herr, lass uns nicht ängstlich sein. That if we are speaking the truth, Wenn wir die Wahrheit reden, and it is being called into question, und es in Frage gestellt wird, was and wir it sprechen, is a very important issue, und es sehr wichtig ist, let us never fear to call you as our witness. Dann lass uns niemals Angst haben, dich auch als Zeugen anzurufen. You are our witness. Du bist unser Zeuge. Whether we call on you or not. Ob wir dich anrufen oder nicht. So Lord, we thank you. Also Herr, wir danken dir. Thank you for this truth. Danke für diese Wahrheit. Bless it to our hearts. Segne es in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.